Abschnitt 7 aus Das Leben der Bienen von Maurice Maeterlinck, übersetzt von Friedrich von Oppeln-Pronikowski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Stadtgründung, Teil 1. Sehen wir indes zu, was der Schwarm in der von dem Imker dargebotenen Behausung macht. Und zunächst gedenken wir des Opfers, dass sie 50.000 Jungfrauen gebracht haben, die nach Ronsards Wort ein edles Herz in kleinem Leibe tragen. Bewundern wir noch einmal den Mut, dessen es bedarf, um in der Wüste, in die sie gefallen sind, das Leben fortzusetzen. Sie haben die vorratsreiche, prächtige Stadt verlassen, in der sie geboren sind, wo das Leben so gesichert, so wundervoll organisiert war, wo der Saft aller Blumen, die der Sonne entgegenblühen, dem Treuen des Winters zu spotten erlaubte. Tausende und Abertausende kleiner Töchter, die sie nie wiedersehen werden, haben sie in ihren Wiegen schlummernd zurückgelassen. Sie haben außerdem riesigen Schatz von Wachs, Propolis und Blütenstaub, den sie aufgehäuft hatten, mehr als 120 Pfund Honig im Stich gelassen, das heißt mehr als das 12-fache Gewicht des ganzen Volkes und das 6-mal 100.000-fache jeder Biene. Was für den Menschen 42.000 Tonnen Lebensmittel vorstellen würde. Eine ganze Flotte von großen Lastschiffen mit kostbareren und vollkommeneren Lebensmitteln beladen als die, welche wir kennen. Denn der Honig ist für die Bienen eine Art von Lebenselixier und Nahrungssaft, der unmittelbar und fast restlos verdaulich ist. Hier in der neuen Wohnung ist nichts vorhanden. Kein Tropfen Honig, kein Wachsstreifen, kein Merkzeichen und kein Stützpunkt. Es ist die trostlose Nacktheit eines riesenhaften Bauwerks, das nur Dach und Mauern hat. Die glatten, kreisrunden Wände bergen nur Finsternisse und die riesige Wölbung droben ründet sich über der großen Leere. Aber die Biene kennt kein unnötiges Heimweh. Jedenfalls hält sie sich damit nicht auf. Kaum ist der Bienenkorb wieder aufgerichtet und an seinen Platz gestellt, kaum die Betäubung und Verwirrung des geräuschvollen Falles etwas gewichen, so sieht man in der kribbelnden Masse eine sehr reinliche und ganz unerwartete Scheidung eintreten. Die große Mehrzahl der Bienen beginnt wie ein Heer, das einem bestimmten Befehl gehorcht, in dichten Reihen an den Seitenwänden des Gebäudes hochzuklettern. In der Kuppel angelangt, hängen die Vordersten sich mit den Krallen ihrer Vorderfüße darin auf, die Folgenden an den Ersten und so weiter, bis lange Ketten entstehen, die der nachdrängenden Menge zur Brücke dienen. Allmählich vermehren, verstärken und verschränken sich diese Ketten und es entstehen Girlanden, die durch den fortwährenden Aufstieg der Massen schließlich in einen dicken dreieckigen Vorhang übergehen. Oder besser, in einen kompakten Kegel, dessen Spitze im höchsten Punkte der Kuppel hängt, während die Basis sich bis zur Hälfte oder Dreiviertel der Gesamthöhe des Bienenkorbes herabzieht. Hat die letzte Biene, die sich durch eine innere Stimme zu dieser Gruppe berufen fühlt, den im Dunkeln hängenden Vorhang erreicht, so hört das Klettern auf. Jede Bewegung erstirbt allmählich und der seltsame Kegel wartet Stunden und Stunden lang in einem geradezu andachtsvollen Schweigen und in einer schier erschrecklichen Unbeweglichkeit auf das Mysterium der Wachsbildung. Während dieser Zeit prüft der Rest der Bienen, das heißt alle die, welche im unteren Teil des Bienenkorbes geblieben sind, das Gebäude und unternimmt die notwendigen Arbeiten, ohne sich irgendwie an der Bildung des wunderbaren Vorhanges zu beteiligen, in dessen Falten die Wundergabe herabzuträufeln beginnt, ohne sich auch nur versucht zu fühlen, dabei mitzuwirken. Sorgsam säubern sie den Fußboden und tragen Welkeblätter, Helmchen und Sandkörner Stück für Stück hinaus, denn der Reinlichkeitssinn der Bienen geht bis zur Manie, und wenn sie mitten im Winter zur Zeit der großen Fröste allzu lange verhindert sind, den Reinigungsausflug zu unternehmen, wie der Imker es nennt, so gehen sie lieber massenhaft an grässlichen Unterleibsleiden zugrunde, als dass sie den Stock besudeln. Nur die Drohnen sind unverbesserlich unsauber und beschmutzen schamlos die Waben, auf denen sie sitzen, und die Arbeitsbienen sind dann gezwungen, hinter ihnen reinzumachen. Ist das Säubern beendigt, so beginnen die Bienen derselben profanen Gruppe, die sich an dem in einer Art von Ekstase dahängenden Kegel nicht beteiligt, die Innenwände ihrer gemeinsamen Wohnung sorgfältig zu verkitten. Alle Spalten werden untersucht und mit Propolis zugestopft und die Wände von oben bis unten gefirnisst. Die Torwache wird eingesetzt und bald fliegt eine Anzahl von Arbeitsbienen aus, um Nektar und Pollen einzutragen. Ehe wir die Falten des geheimnisvollen Vorhangs lüften, unter dem die Grundmauern der eigentlichen Wohnung gelegt werden, versuchen wir doch einmal uns klarzumachen, welche Intelligenz unser Völkchen von Auswanderern entwickeln muss, welches Augenmaß und welcher Fleiß nötig sind, um das neue Obdach wohnlich zu machen, den Stadtplan im Leeren zu entwerfen und in Gedanken den Platz für die einzelnen Gebäude festzulegen, die so sparsam und so schnell wie möglich erbaut werden müssen, denn die Königin hat es eilig mit dem Eierlegen und setzt die ersten bereits auf den Boden. Es ist in diesem Labyrinth der verschiedensten, bisher nur in der Vorstellung bestehenden Bauten, die durchaus nach keinem Schema errichtet werden können, sowohl den Gesetzen der Ventilation wie denen der Haltbarkeit und Stabilität Rechnung zu tragen. Die Widerstandskraft des Wachses, die Art der aufzuspeichernden Lebensmittel, die Bequemlichkeit der Zugänge, die Lebensgewohnheiten der Königin, die gewissermaßen vorherbestimmte, weil organisch zweckmäßigste Verteilung der Vorratshäuser und Wohnräume, der Straßen und Durchgänge und viele andere Fragen, deren Aufzählung hier zu weit führen würde, sind zu bedenken. Nun aber ist die Form der Wohnungen, die der Mensch den Bienen anbietet, die denkbar verschiedenste. Sie wechselt vom hohlen Baumstamm oder der Tonröhre, die in Asien und Afrika noch im Gebrauch ist, und von der klassischen Strohglocke, die in einem Gebüsch von Monatsrosen und Sonnenblumen im Gemüsegarten oder unter den Fenstern unserer meisten Bauernhöfe steht, bis zu den wirklichen Werkstätten der modernen Mobilzucht, wo sich oft mehr als 150 Kilogramm Honig in 3 oder 4 Wabenstockwerken übereinander in einem herausnehmbaren Rahmen befinden, der das Ausschleudern der Waben mit einer Honigschleuder und das Wiedereinsetzen derselben gestattet, ganz als ob man in einer wohlgeordneten Bibliothek ein Buch nach Benutzung wieder an seinen Platz stellt. Laune oder Erwerbssinn des Menschen führt den Schwarm also eines Tages in die eine oder andere dieser recht ungleichen Wohnungen ein. Und es ist nun Sache des kleinen Insekts, sich darin zurechtzufinden, Pläne zu modifizieren, die eigentlich unveränderlich sein sollten, und in diesem ungewohnten Raume die Lage des Wintersitzes zu bestimmen, der innerhalb der Zone der von dem halb erstarrten Folge noch erzeugten Wärme liegen muss. Endlich muss der Brutraum seinen richtigen Platz haben. Er darf, wenn kein Unglück geschehen soll, weder zu hoch noch zu tief, weder zu nahe am Flugloch noch zu weit davon entfernt sein. Der Schwarm kommt zum Beispiel aus einem umgestürzten hohlen Baumstumpf, der nur einen langen, engen Gang bildete. Und nun sieht er sich in einer Wohnung, die turmhoch ist und deren Dach sich im Finstern verliert. Oder, um uns in sein gewöhnliches Erstaunen zu versetzen, er war seit Jahrhunderten daran gewöhnt, unter dem Strohdach unserer ländlichen Bienenwohnungen zu hausen. Und nun sperrt man ihn in eine Art Wandschrank oder großen Kasten, der 3 oder 4-mal größer ist als sein Elternhaus, in ein Durcheinander von Rahmen, die bald parallel, bald senkrecht zum Flugloch übereinander hängen und alle Wandflächen des Baues mit einem Netz von Gerüsten bedecken. Und doch gibt es keinen Fall, wo ein Schwarm die Arbeit verweigert hätte, wo er sich durch die Seltsamkeit der Umstände hätte verwirren oder entmutigen lassen, vorausgesetzt, dass die ihm dargebotene Wohnung nicht schlecht riecht oder wirklich unbewohnbar ist. Aber selbst in diesem Falle tritt keine Entmutigung und Bestürzung oder Pflichtverweigerung ein. Der Schwarm verlässt dann einfach die ungastliche Stätte und sucht sich anderswo etwas Besseres. Ebenso wenig lässt sich sagen, dass man die Bienen je habe veranlassen können, eine sinnlose oder unzweckmäßige Arbeit zu verrichten. Man hat nie festgestellt, dass die Bienen den Kopf verloren und nicht gewusst hätten, welchen Entschluss sie fassen sollen, dass sie planlose, missratene oder überflüssige Bauten unternommen hätten. Man schüttle sie in eine Hohlkugel, einen Trichter, eine Pyramide, einen ovalen oder eckigen Korb, eine Röhre oder eine Spirale, und man besuche sie einige Tage später, vorausgesetzt, dass sie die Wohnung angenommen haben. So wird man sehen, dass diese seltsame Vielheit von kleinen, selbstständig denkenden Köpfen sich unmittelbar geeinigt und nach einer Methode, deren Grundsätze unwandelbar, aber deren Folgen lebendig sind, den günstigsten und oft den einzig brauchbaren Punkt der sonderbaren Wohnung ohne Zaudern gewählt hat. Wenn man sie in einen der oben genannten großen Kastenstücke bringt, so beachten sie die darin befindlichen Rahmen nur insoweit, als sie ihnen zum Ausgangs- und Stützpunkt beim Bau ihrer Waben dienen. Und das ist schließlich auch ganz verständlich, da die Wünsche und Absichten des Menschen ihnen ja gleichgültig sind. Wenn der Bienenzüchter aber den oberen Rand einiger Rahmen mit einem schmalen Wachsstreifen versehen hat, so begreifen sie sogleich den Vorteil, der in dieser angefangenen Arbeit liegt, bauen den Streifen sorgsam aus und führen den angedeuteten Plan mit eigenem Wachs zu Ende. Desgleichen, und der Fall tritt bei dem intensiven Betriebe von heute häufig ein, wenn alle Rahmen des Stockes, in denen man den Schwarm eingeschlagen hat, von oben bis unten mit angefangenen Kunstwaben bedeckt sind, so fangen sie keinen zeit- und wachsvergeudenden Neubau an, sondern sie nehmen die Gelegenheit wahr, führen das begonnene Werk weiter und bauen die eingepressten Zellenansätze bis zur Normaltiefe fertig. Wobei sie übrigens an Stellen, wo die künstliche Wabe von der haarscharfen Senkrechten abweicht, ihre Korrektur vornehmen. Auf diese Weise besitzen sie in mehr als einer Woche eine ebenso prächtige und wohlgebaute Stadt wie die eben verlassene, während sie auf sich allein angewiesen 2 oder 3 Monate gebraucht hätten, um dasselbe Gewirr von Speicherräumen und weißen Wachshäusern aufzuführen. Dieses Anpassungsvermögen scheint die Grenzen des Instinkts doch merklich zu überschreiten. Überdies ist nichts willkürlicher als dieses Unterscheiden zwischen Instinkt und Intellekt. Sir John Lubbock, der über Ameisen, Wespen und Bienen ganz persönliche und sonderbare Beobachtungen gemacht hat, ist vielleicht infolge einer unbewussten und etwas ungerechten Vorliebe für die Ameisen, die er am genauesten beobachtet hat. Denn jeder Beobachter will, dass das von ihm studierte Insekt intelligenter und bemerkenswerter sei als die anderen. Und man tut wohl daran, sich vor solchen kleinen Anwandlungen von Eigenliebe zu hüten. Sir John Lubbock, sage ich, ist sehr geneigt, der Biene jedes Unterscheidungsvermögen und jede Überlegung abzusprechen, sobald es sich nicht um ihre gewöhnlichen Arbeiten handelt. Als Beweis gibt er ein Experiment, das jeder leicht wiederholen kann. Man tue in eine Wasserflasche ein 50 Fliegen und ebenso viele Bienen, lege die Flasche waagerecht und drehe ihren Boden dem Zimmerfenster zu. Die Bienen werden sich stundenlang abquälen, einen Ausgang durch den Glasboden zu finden, bis sie schließlich vor Erschöpfung und Hunger sterben, während die Fliegen in weniger als 2 Minuten zur entgegengesetzten Seite durch den Flaschenhals entschlüpft sind. Sir John Lubbock schließt daraus, dass der Verstand der Bienen äußerst beschränkt ist und dass die Fliege viel mehr Geschick besitzt, sich aus der Verlegenheit zu ziehen und ihren Weg zu finden. Dieser Schluss scheint nicht einwandsfrei. Man wende bald den Boden, bald den Flaschenhals dem Lichte zu, 20-mal, wenn man will, und die Bienen werden sich 20-mal umdrehen und dem Licht entgegenfliegen. Was sie in dem Experiment des englischen Gelehrten herabsetzt, ist ihre Liebe zum Licht und ihr Verstand selbst. Sie bilden sich augenscheinlich ein, dass die Befreiung aus jedem Gefängnis auf der Lichtseite liegt. Sie handeln also ganz folgerichtig. Nur zu folgerichtig. Sie wissen nichts von dem übernatürlichen Mysterium, das für sie das Glas ist, diese plötzlich undurchdringliche Luft, die es in der freien Natur nicht gibt und die ihnen umso unverständlicher sein muss, je intelligenter sie sind. Die hirnlosen Fliegen, die sich um die Logik, den Ruf des Lichtes und das Wunder des Kristalls nicht kümmern, schwirren planlos in der Flasche herum, bis sie schließlich mit dem Glück der Einfältigen, die sich oft da retten, wo die Weisheit verdirbt, in den guten Flaschenhals geraten, der sie befreit. Derselbe Naturforscher gibt noch einen anderen Beweis von ihrer mangelnden Intelligenz, indem er sich auf den großen amerikanischen Bienenzüchter, den ehrwürdigen und väterlichen Langstroth, beruft. Da die Fliege, sagt Langstroth, nicht dazu geschaffen ist, von Blumen, sondern von Dingen zu leben, in denen sie leicht ertrinken könnte, so setzt sie sich vorsichtig auf den Rand von Gefäßen, die eine flüssige Nahrung enthalten, und saugt glücklich daraus, während die arme Biene sich kopfüber hineinstürzt und bald darin umkommt. Das traurige Geschick ihrer Mitschwestern hält die anderen nicht ab. Sobald sie sich derselben Lockspeise nähern, setzen sie sich wie wahnsinnig auf Leichen und Sterbende, um alsbald ihr trauriges Los zu teilen. Niemand kann ihren Wahnsinn ganz ermessen, wenn er nicht gesehen hat, mit welcher nimmer satten Gier sie scharenweise in die Zuckersiedereien eindringen. Ich habe tausend aus dem Zuckersaft herausziehen sehen, indem sie ertrunken waren, tausend auf den siedenden Zucker sich setzen. Der Boden war mit Bienen bedeckt und die Fenster von ihnen verdunkelt. Die einen krochen, die anderen flogen, wieder andere waren so vollständig verkleistert, dass sie weder kriechen noch fliegen konnten. Nicht eine von zehn war imstande, die verderbliche Beute heimzutragen, und doch war die Luft voll von Myriaden von Neuankömmlingen, die ebenso unsinnig waren. Auch dies erscheint mir nicht entscheidender als für einen übermenschlichen Beobachter, der die Grenzen unserer Intelligenz feststellen will, der Anblick der Alkoholverwüstungen unter den Menschen oder eines Schlachtfeldes. Die Biene ist uns gegenüber in einer seltsamen Lage. Sie ist geschaffen, um in der gleichgültigen und unbewussten Natur zu leben und nicht an der Seite eines Ausnahmewesens, das die festesten Gesetze rings um sie erschüttert und großartige, unbegreifliche Erscheinungen hervorruft. In der Natur, im eintönigen Waldleben, wäre der von Langstroth beschriebene Wahnsinn nur dann möglich, wenn ein honigstrotzender Bau durch irgendeinen Zufall auseinanderbräche. Aber dann gäbe es keine tödlichen Fenster, keinen kochenden Zucker, keinen dicken Sirup und folglich auch keine Toten und keine anderen Gefahren als die, welche jedem beutemachenden Tiere drohen. Würden wir unsere Kaltblütigkeit besser bewahren als sie, wenn eine unbekannte Gewalt unsere Vernunft auf Schritt und Tritt auf die Probe stellte? Es ist für uns also sehr schwer, die Bienen zu beurteilen, die wir selbst toll machen und deren Intelligenz nicht darauf gerüstet ist, unsere Fallen zu meiden, ebenso wenig wie die unsere darauf gerüstet ist, der Listen eines heutigen Tages unbekannten, aber nichtsdestoweniger doch möglichen höheren Wesens zu spotten. Da wir es nicht kennen, schließen wir daraus, dass wir den Gipfel dieses Erdenlebens erklommen haben. Aber im Ganzen genommen ist das nicht unbestreitbar. Ich verlange nicht, dass wir uns bei ungereimten oder niedrigen Handlungen, die wir tun, in den Schlingen dieses Wesens wähnen. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass dies eines Tages Wahrheit sein wird. Andererseits kann man vernünftigerweise nicht behaupten, die Bienen seien jedes Verstandes bar, weil es ihnen noch nicht gelungen ist, uns von dem Affen oder dem Bären zu unterscheiden, und sie uns behandeln, wie sie diese eingeborenen Bewohner des Urwaldes behandeln würden. Es ist gewiss, dass in und um uns Einflüsse und Mächte herrschen, die einander ebenso unähnlich sind und von uns doch nicht unterschieden werden. Zuletzt, und um diese Apologie der Bienen abzuschließen, mit der ich selbst ein wenig in die Anwandlungen von Eigenliebe verfalle, die ich dem Sir John Lubbock vorwarf, steht die Frage noch offen, ob man nicht intelligent sein muss, um so großer Torheiten fähig zu sein. Ist es doch stets so in dem ungewissen Bereich des Verstandes, welcher der unsichtbarste und schwankendste Zustand der Materie ist? In derselben Flamme wie der Verstand ist auch die Leidenschaft, und man kann nicht einmal genau sagen, ob sie der Rauch oder der Docht der Flamme ist. Und hier ist die Leidenschaft der Bienen edel genug, um das Schwanken des Verstandes zu entschuldigen. Was sie zu dieser Tollheit treibt, ist nicht das tierische Verlangen, sich voll Honig zu saugen. Das hätten sie in den Zellen ihres Baues leichter. Man beobachte sie und verfolge sie in einem analogen Falle, und man wird sehen, dass sie, sobald ihre Honigblase voll ist, nach dem Bienenstock zurückkehren, ihre Beute abgeben und 30-mal in einer Stunde nach dem wunderbaren Erntefelde zurückkehren. Es ist also derselbe Trieb, der sie so viel Bewundernswertes tun lässt, der Eifer, dem Hause ihrer Schwestern und der Zukunft so viel Gutes zuzuführen, als sie vermögen. Wenn die Torheiten der Menschen eine ebenso selbstlose Ursache haben, pflegen wir ihnen einen anderen Namen zu geben. Die ganze Wahrheit muss trotzdem gesagt werden. Angesichts der Wunder ihres Gewerbfleißes, ihres Gemeinsinnes und ihrer Opferfreudigkeit muss uns ein Umstand immerhin in Erstaunen setzen und unsere Bewunderung etwas beeinträchtigen, nämlich ihre Gleichgültigkeit gegen den Tod und das Unglück ihrer Mitschwestern. Es geht durch den Charakter der Bienen ein seltsamer Spalt. Im Bienenkorb lieben und helfen sich alle. Sie sind so einig wie die guten Gedanken derselben Seele. Verletzt man eine, so opfern sich tausend, um ihre Mitbürgerin zu rächen. Außerhalb des Bienenstockes kennen sie sich nicht mehr. Man verstümmele oder vernichte, oder besser, man tue es nicht, es wäre eine unnötige Grausamkeit, denn die Tatsache steht fest. Aber gesetzt man verstümmelte oder vernichtete auf einem Stück Wabenhonig, ein paar Schritte vom Bienenstand entfernt, 20 oder 30 Bienen aus demselben Stocke. Und die nicht getroffenen werden nicht einmal den Kopf drehen, sondern achtlos gegen die in Todeszuckungen liegenden, deren letzte Bewegungen ihre Glieder streifen, deren Schmerzensrufe ihnen ins Ohr gellen, saugen sie nach wie vor mit ihren fantastischen Zungen, die wie eine chinesische Waffe aussieht, den Saft, der ihnen kostbarer ist als das Leben. Und wenn die Wabe leer ist, klettern sie, um nichts zu verlieren, um auch den Honig, der an den Opfern klebt, noch zu gewinnen, ruhig über Leichen und Verwundete weg, ohne sich über das Vorhandensein der einen aufzuregen und ohne den anderen Hilfe zu bringen. Sie haben in diesem Fall also weder einen Begriff von der Gefahr, die sie laufen, denn der Tod, den sie um sich sehen, erschüttert sie nicht im Mindesten, noch das geringste Gefühl der Zusammengehörigkeit und des Mitleids. Was die Gefahr betrifft, so ist das erklärlich. Die Biene kennt in der Tat keine Furcht, und nichts in der Welt kann sie schrecken, außer dem Rauche. Außerhalb ihres Bienenkorbes ist sie voller Langmütigkeit und Friedfertigkeit. Sie weicht dem Störenfried aus und ignoriert das Vorhandensein alles dessen, was sie nicht unmittelbar angeht. Man möchte sagen, dass sie sich in einer Welt fühlt, die allen gehört, wo jeder Anspruch auf seinen Platz hat, wo man friedlich und nachsichtig sein muss. Aber unter dieser Nachsichtigkeit und Friedfertigkeit verbirgt sich ein so selbstgewisses Herz, dass sie gar nicht daran denkt, sich zu behaupten. Sie weicht aus, wenn jemand sie bedroht, aber sie flieht nie. Andererseits beschränkt sie sich im Bienenstock keineswegs auf dieses passive Ignorieren der Gefahr. Sie stürzt sich mit einer unerhörten Wucht auf jedes lebende Wesen, Ameise, Löwe oder Mensch, das ihre heilige Arche anzutasten wagt. Nennen wir das je nach unserer geistigen Veranlagung Zorn, Verbissenheit, Stumpfsinn oder Heroismus. Aber über ihren Mangel an Solidaritätsgefühl außerhalb des Bienenstockes weiß ich nichts zu sagen. Man muss wohl annehmen, dass es sich auch hier um jene unverhofften Grenzen handelt, die jeder Art von Verstand gezogen sind. Und dass die kleine Flamme, die durch den schwierigen Verbrennungsprozess so vieler Trägerstoffe nur mühsam dem Gehirn entstrahlt, jederzeit so ungewiss ist, dass sie einen Punkt nur auf Kosten vieler anderer erleuchtet. Man kann sich sagen, dass die Biene oder die Natur der Biene die gemeinsame Arbeit, den Kultus der Zukunft und die fernsten Liebe in einer nie wieder erreichten Vollkommenheit durchgeführt hat. Sie lieben über sich hinaus. Und wir lieben vornehmlich, was um uns ist. Vielleicht genügt es, hier zu lieben, um dort keine Liebe mehr übrig zu haben. Nichts ist veränderlicher als die Richtung der Barmherzigkeit oder des Mitleids. Wir selbst wären ehedem über diese Fühllosigkeit der Bienen weit weniger erstaunt gewesen, und manchen alten Schriftstellern wäre es gar nicht eingefallen, sie deswegen zu tadeln. Zudem können wir nicht ahnen, wie sehr ein Wesen, das uns so beobachten würde, wie wir sie beobachten, über uns in Erstaunen geraten würde. Schließlich müssten wir, um uns von ihrer Intelligenz eine genauere Vorstellung zu machen, festzustellen suchen, auf welche Weise sie sich miteinander verständigen. Denn dass sie sich verständigen, ist sonnenklar. Ein Gemeinwesen von so großer Volkszahl, dessen Arbeiten so mannigfach sind und doch so wunderbar harmonieren, könnte bei der Unfähigkeit seiner Mitglieder in Verbindung miteinander zu gelangen und aus ihrer geistigen Vereinsamung herauszutreten nicht bestehen. Sie müssen also die Fähigkeit haben, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken, sei es durch eine Lautsprache, sei es, was wahrscheinlicher ist, mit Hilfe einer Tastsprache oder einer magnetischen Übertragung, die sich vielleicht an Eigenschaften der Materie und an Sinne knüpft, die uns völlig unbekannt sind. Und der Sitz dieser Sinne könnte sich in ihren geheimnisvollen Fühlern befinden, welche die Finsternis abtasten und fühlen und nach den Berechnungen von Tschechow bei den Arbeitsbienen aus 12.000 Fühlfäden und 5.000 Geruchshöhlen bestehen. Dass sie sich nicht nur über ihre gewöhnlichen Arbeiten verständigen, sondern dass auch Außergewöhnliches Platz und Namen in ihrer Sprache hat, das geht daraus hervor, dass jede gute oder böse, gewohnte oder übernatürliche Nachricht sich durch den Bienenstock verbreitet. Zum Beispiel Verlust und Wiederkehr der Königin, Eindringen eines Feindes, einer fremden Königin, Nahen eines Räuberschwarms, Entdeckung eines Schatzes und so weiter. Das Benehmen und die Töne der Bienen sind bei jedem dieser Ereignisse so verschieden, so charakteristisch, dass der gewiegte Bienenwirt unschwer errät, was in dem kribbelnden Dunkel des Bienenstockes vorgeht. Will man einen deutlicheren Beweis, so beobachte man eine Biene, die auf einem Fensterbrett oder einer Tischecke ein paar Honigtropfen gefunden hat. Zuerst saugt sie sich so gierig voll, dass man sie in aller Muße, ohne sie in ihrer Arbeit zu stören, mit einem kleinen Farbfleck zeichnen kann. Aber diese Fressgier ist nur scheinbar. Der Honig kommt nicht in den eigentlichen, sozusagen persönlichen Magen der Biene. Er bleibt im Honigmagen, der gewissermaßen der Magen der Gesamtheit ist. Sobald dieses Behältnis gefüllt ist, fliegt die Biene von dannen, aber nicht blind und unmittelbar wie ein Schmetterling oder eine Fliege. Man wird sie im Gegenteil einige Augenblicke rückwärts fliegen sehen. Sie schwirrt aufmerksam in der Fensteröffnung oder um den Tisch herum, den Kopf nach dem Zimmer gewandt. Sie prägt sich die Örtlichkeit ein und merkt sich genau die Stelle, wo der Schatz liegt. Dann erst fliegt sie nach dem Stock zurück, entleert ihre Beute in eine der Vorratszellen und ist in 3 oder 4 Minuten wieder da, um eine neue Ladung von dem wunderbaren Brett zu holen. Alle 5 Minuten kommt sie, solange noch Honig da ist, und wenn es bis zum Abend währt, ununterbrochen wieder und fliegt, ohne sich die geringste Ruhe zu gönnen, von dem Fenster nach dem Bienenstock und vom Bienenstock nach dem Fenster. Ich will die Wahrheit nicht ausschmücken, wie viele es getan haben, die über die Bienen schrieben. Beobachtungen dieser Art sind nur dann von Interesse, wenn sie absolut ehrlich sind. Ich hätte vielleicht gesagt, dass die Bienen unfähig sind, sich über ein Ereignis außerhalb des Bienenstockes zu verständigen, wenn ich gelegentlich einer kleinen experimentellen Enttäuschung ein Vergnügen daran gefunden hätte, wieder einmal zu konstatieren, dass der Mensch im Grunde genommen doch das einzige wirklich intelligente Wesen auf diesem Erdball ist. Und dann empfindet man, wenn man bis zu einem gewissen Punkt des Lebens gekommen ist, mehr Freude daran, etwas Wahres zu sagen, als etwas Auffälliges. Hier, wie in allen Dingen, muss man sich von dem Grundsatz leiten lassen, wenn die nackte Wahrheit uns im Augenblick weniger groß, edel oder anziehend erscheint, als der erträumte Schmuck, mit dem man sie behängen könnte, so liegt die Schuld an uns, weil wir die stets erstaunlichen Beziehungen, die zwischen unserem Wesen und den Weltgesetzen bestehen müssen, noch nicht zu erkennen vermögen. Und es ist in diesem Falle also nicht die Wahrheit, die einer Vergrößerung und Veredelung bedarf, sondern unser Intellekt. Ich will also eingestehen, dass die gezeichneten Bienen oft allein wiederkehren. Man muss wohl glauben, dass es unter ihnen dieselben Charakterunterschiede gibt wie bei den Menschen, und dass die einen schweigsam, die anderen mitteilsam sind. Jemand, der meinen Versuchen beiwohnte, bemerkte, dass es bei vielen Eitelkeit oder Egoismus sein könnte, was sie bestimmt, die Quelle ihres Reichtums nicht zu verraten, um den Ruhm einer Leistung, die der Schwarm für wunderbar halten muss, nicht mit anderen zu teilen. Aber das sind recht niedrige Laster, die nicht nach dem reinen und frischen Duft des Hauses ihrer 1000 Schwestern schmecken. Wie dem indes auch sei, es geschieht auch oft genug, dass die vom Glück begünstigte Biene mit zwei oder drei Gefährtinnen wiederkommt. Es ist mir bekannt, dass Sir John Lubbock im Anhang zu seinem Werke Ants, Bees and Wasps ausführliche und gewissenhafte Beobachtungstabellen aufstellte, aus denen hervorzugehen scheint, dass fast nie andere Bienen der Wegweiserin folgen. Ich weiß freilich nicht, welche Bienenart der gelehrte Naturforscher beobachtet hat oder ob die Umstände besonders ungünstig waren. Meine eigenen Beobachtungstabellen, die ich sorgfältigst aufgestellt habe, indem ich unter Benutzung aller möglichen Vorsichtsmaßregeln verhinderte, dass die Bienen direkt durch den Honigduft angezogen wurden, ergaben, dass im Durchschnitt 4 in 10 Fällen andere Bienen von der ersten mitgebracht wurden. Einmal betupfte ich einer besonders kleinen italienischen Biene den Leib mit einem Farbfleck. Beim zweiten Male kam sie mit 2 Schwestern wieder. Ich fing diese weg, ohne dass sie sich stören ließ. Das nächste Mal kam sie mit 3 Gefährtinnen wieder, die ich ebenfalls wegfing und so fort, bis ich am Ende des Nachmittags 18 Bienen gefangen hatte. Sie hatte also 18 Schwestern die Mitteilung zu machen gewusst. Alles in allem genommen wird man bei solchen Experimenten zu dem Schluss kommen, dass die Mitteilung an andere, wo nicht regelmäßig, so doch häufig stattfindet. Und dieses Vermögen der Bienen ist den Bienenjägern Amerikas so gut bekannt, dass sie es sich regelmäßig zunutze machen, wenn sie ein Nest ausspüren. Sie wählen, sagt Joshua Emery, zum Beginn ihrer Tätigkeit ein Feld oder ein Gehölz, das weit ab von allen Bienenständen zahmer Bienen liegt. Hier angekommen lauern sie einigen Bienen auf, welche die Blüten befliegen, fangen sie weg und sperren sie in einen mit Honig versehenen Kasten. Sobald sich die Bienen darin vollgesogen haben, lassen sie sie wieder fliegen. Nun kommt ein Augenblick des Wartens, dessen Dauer von der Entfernung des Bienennestes abhängt, aber bei einiger Geduld findet der Jäger seine Bienen allemal mit einem Gefolge von mehreren Gefährtinnen wieder. Er fängt sie von neuem ein, regaliert sie und lässt sie jede nach einer anderen Seite fliegen, wobei er genau aufpasst, welche Richtung sie nehmen. Der Punkt, nach dem sie zusammenzustreben scheinen, gibt ihm die mutmaßliche Lage des Nestes an. Zitiert von Remains in L'Intelligence des Animaux, Band 1, Seite 117. Man wird bei Wiederholung des oben genannten Experimentes bemerken, dass die mitgebrachten Freundinnen, die der Losung des Glückes gehorchen, nicht immer zusammen ankommen und dass oft ein Zwischenraum von mehreren Sekunden zwischen der Ankunft der Einzelnen liegt. Man muss sich also über ihr Mitteilungsvermögen dieselbe Frage vorlegen, die Sir John Lubbock für die Ameisen gelöst hat. Tun die Gefährtinnen, die sich bei dem von der ersten Biene entdeckten Schatze mit einfinden, nichts weiter, als dass sie dieser folgen? Oder sind sie vielleicht von ihr geschickt und finden ihn selbst nach deren Angaben und der von ihr gemachten Ortsbeschreibung? Es wäre dies, wie man leicht einsieht, ein gewaltiger Unterschied hinsichtlich der Höhe und Vollkommenheit ihrer Intelligenz. Dem gelehrten Engländer ist es mit Hilfe eines komplizierten und sehr sinnreichen Apparates von Gängen und Stegen, Wassergräben und fliegenden Brücken gelungen, nachzuweisen, dass die Ameisen in diesem Falle einfach der Fährte der Wegweiserin folgen. Solche Experimente sind nun zwar sehr sinnreich bei den Ameisen, die man zwingen kann, einen bestimmten Weg zu wählen, aber der Biene, die Flügel hat, stehen alle Wege offen, und man müsste zu anderen Hilfsmitteln greifen. Das Folgende habe ich angewandt, ohne jedoch zu entscheidenden Resultaten gekommen zu sein. In größerer Vervollkommnung aber und unter günstigeren Umständen dürfte es doch zu befriedigender Gewissheit führen. Mein Arbeitszimmer auf dem Lande liegt im 1. Stock über einem sehr hohen Erdgeschoss. Außer in der Blütezeit der Kastanien und Linden pflegen die Bienen nie sehr hoch zu fliegen, so dass ich ein Stück entdeckelten Wabenhonig, das heißt gefüllte Honigwaben, von denen die Wachsdeckel entfernt waren, vor dem Experiment mehr als eine Woche lang auf dem Tische liegen hatte, ohne dass eine einzige Biene von dem Duft angelockt wurde und die Wabe beflog. Ich nahm nun eine italienische Biene aus einem unfern des Hauses aufgestellten Beobachtungsstock, trug sie in mein Arbeitszimmer hinauf und ließ sie an dem Honig naschen, während ich sie mit einem Farbfleck betupfte. Als sie sich vollgesogen hatte, flog sie nach ihrem Bienenstock zurück. Ich ging hinterher und sah, wie sie hastig über die anderen Bienen hinweglief, ihren Kopf in einer leeren Zelle verschwinden ließ, den Honig entleerte und sich zum Ausfliegen anschickte. 20-mal hintereinander wiederholte ich denselben Versuch mit verschiedenen Bienen und fing dabei jedes Mal die geköderte Biene fort, so dass die anderen ihrer Spur nicht folgen konnten. Ich hatte zu diesem Zwecke vor dem Flugloch einen Glaskasten angebracht, der durch eine Klapptür in zwei Abteilungen geschieden war. Kam die gezeichnete Biene allein heraus, so fing ich sie einfach weg und wartete dann in meinem Zimmer auf die Ankunft der Freundinnen, denen sie die Nachricht gebracht hätte. Kam sie mit zwei oder drei anderen Bienen heraus, so hielt ich sie in der ersten Abteilung des Glaskastens gefangen und trennte sie so von ihren Gefährtinnen, denen ich einen Fleck von anderer Farbe auftupfte und dann die Freiheit gab, wobei ich sie mit den Augen verfolgte. Es ist klar, dass, wenn eine lautliche oder magnetische Mitteilung stattgefunden hätte, die eine Ortsbeschreibung und Orientierungsmethode in sich schlösse, ich eine Anzahl von Bienen, die auf die Pferde gesetzt waren, in meinem Zimmer hätte vorfinden müssen. Ich muss gestehen, dass ich nur eine einfand. Folgte sie den im Bienenstock empfangenen Anweisungen oder war es reiner Zufall? Die Beobachtung war nicht ausreichend genug, aber die Umstände verstatteten nicht, sie fortzusetzen. Ich ließ die Bienen wieder frei und alsbald war mein Arbeitszimmer voll von der summenden Menge, der sie in ihrer gewohnten Weise den Weg zum Schatze gewiesen hatten. Anmerkung: Ich habe das Experiment bei der ersten Frühlingssonne dieses ungünstigen Jahres wiederholt, und zwar mit dem gleichen negativen Ergebnis. Ein mir befreundeter Bienenzüchter, der ein sehr geschickter und sehr zuverlässiger Beobachter ist und von mir dieses Problem vorgelegt erhielt, schreibt mir, er hätte bei demselben Experiment 4 Fälle zu verzeichnen, wo unweigerlich eine Mitteilung stattgefunden haben müsste. Die Tatsache verdient festgestellt zu werden, doch die Frage bleibt ungelöst. Auch ich bin überzeugt, dass mein Freund sich durch das sehr begreifliche Verlangen, sein Experiment gelingen zu sehen, irreführen ließ. Ende der Anmerkung. Aber auch ohne aus diesem unvollkommenen Versuch Schlüsse zu ziehen, sieht man sich zu der Annahme gezwungen, dass die Bienen in geistigen Beziehungen zueinander stehen, die über ein bloßes Ja und Nein oder jene elementaren Mitteilungen, die durch Gebärden oder Vorbild entstehen, weit hinausgehen. Man braucht nur die rührende Harmonie ihrer Arbeit im Bienenstock, die überraschende Arbeitsteilung und die regelmäßige Ablösung in der Arbeit zu bedenken. Ich habe oft beobachtet, wie die Beutemacherinnen, die ich am Morgen betupft hatte, außer bei ungewöhnlichem Blumenreichtum nachmittags damit beschäftigt waren, das Brutnest auszulüften oder zu bebrüten. Andere fand ich unter der Schar wieder, die jene geheimnisvollen wie tot dahängende Ketten bildet, in deren Mitte die Wachszieherinnen und Steinmetze arbeiten. Ebenso habe ich beobachtet, wie die Arbeiterinnen einen ganzen Tag lang Pollen eintrugen, am nächsten Tage dagegen ausschließlich Nektar und umgekehrt. Schließlich wäre noch eine Erscheinung zu berücksichtigen, die der berühmte französische Bienenzüchter Georges Talleyrand die Verteilung der Bienen auf die honigspendenden Pflanzen nennt. Allmorgendlich, wenn die Sonne aufgeht und die mit dem Morgenrot ausgesandten Spürbienen zurückkehren, erhält der wachende Bienenstock sichere Nachrichten von draußen. Heute blühen die Linden an den Kanalufern, der Weißklee leuchtet durch das Gras am Wege, Steinklee und Salbei sind im Aufblühen, Lilien und Reseda strömen von Pollen über. Da heißt es, sich schnell zusammentun, Maßregeln ergreifen und die Arbeit einteilen. 5000 von den Stärksten werden hinauf zu den Lindenwipfeln fliegen, 3000 Jüngere den Weißklee besuchen. Die einen fahndeten gestern auf den Nektar der Blumenkelche, heute sollen sie ihre Zunge und die Drüsen des Honigmagens schonen. Sie werden den roten Reseda-Pollen, den gelben Pollen der großen Lilien eintragen, denn nie wird man eine Biene Pollen von verschiedenen Blumensorten und verschiedener Farbe ernten oder vermischen sehen, und das methodische Sortieren der einzelnen Arten dieses schönen, duftigen Mehls je nach Farbe und Herkunft bildet eine der Hauptbeschäftigungen im Stocke selbst. So werden die Befehle von einem verborgenen Geiste ausgegeben, und alsbald kommen die Arbeiterinnen in langen Zügen hervor, um jede unbeirrt ihrer Aufgabe entgegenzufliegen. Anscheinend, sagte Leon, sind die Bienen genau informiert über Standort, Honiggehalt und Entfernung aller honigtragenden Pflanzen in einem gewissen Umkreise um den Bienenstock. Merkt man sich genau die Richtung, welche die Beutemacherinnen einschlagen, und kann man die Ernte, die sie von den verschiedenen Pflanzen der Umgegend eintragen, methodisch beobachten, so stellt sich heraus, dass die Arbeitsbienen sich sowohl nach der Quantität der Pflanzen einer Art wie nach ihrem Honigreichtum in die verschiedenen Blumen teilen. Mehr noch, sie schätzen täglich ab, welcher Zuckersaft der beste zum Einernten ist. Wenn zum Beispiel nach Abblühen der Saalweiden noch nichts auf den Feldern erblüht ist und die Bienen auf die ersten Waldblumen angewiesen sind, so kann man sie beim Regenbesuche von Anemonen, Schlüsselblumen, Narzissen und Veilchen sehen. Ein paar Tage darauf, wenn die Raps- und Kohlfelder in genügender Menge erblüht sind, sieht man sie ihre Waldblumen fast vollständig verlassen, obschon sie noch in voller Blüte stehen, und sich ganz den Raps- und Kohlblüten widmen. So verteilen sie sich täglich auf die Pflanzen, die in möglichst kurzer Zeit den besten Zuckersaft liefern. Man kann also sagen, das Bienenvolk weiß sowohl in seinen Erntearbeiten wie im Innern des Bienenstocks eine rationelle Verteilung der Arbeitsbienen vorzunehmen, und zwar unter strikter Anwendung des Prinzips der Arbeitsteilung. Aber, wird man sagen, was liegt uns daran, ob die Bienen mehr oder minder intelligent sind? Warum mit so viel Sorgfalt eine kleine, fast unsichtbare Spur der Materie verfolgen, als handelte es sich um ein Fluidum, von dem die Geschicke der Menschheit abhingen? Ohne zu übertreiben, ich glaube, das Interesse, das wir hieran nehmen, ist nicht genug zu schätzen. Indem wir außer uns eine wirkliche Spur von Intelligenz finden, empfinden wir etwas von dem seltsamen Schauder Robinsons, als er den Eindruck eines menschlichen Fußes im Strandsande seiner Insel fand. Es scheint uns, dass wir weniger allein sind, als wir wähnten. Wenn wir uns über die Intelligenz der Bienen klar zu werden versuchen, so erforschen wir im Grunde genommen das Kostbarste unseres eigenen Wesens in ihnen und suchen ein Atom jenes seltenen Stoffes, der überall, wo er hervortritt, die wunderbare Gabe hat, die blinden Notwendigkeiten umzuformen und zu organisieren, das Leben zu verschönen und zu mehren und der hartnäckigen Macht des Todes, dem großen gedankenlosen Strome, der fast alles, was besteht, in ewiger Unbewusstheit dahinträgt, ein sinnfälliges Halt zu gebieten. Wären wir im Alleinbesitz eines Teiles dieser Kraft in dem besonderen Blüte- und Glanzzustande, den wir Intelligenz nennen, so hätten wir einiges Recht darauf, uns für bevorzugt zu halten und uns einzubilden, dass die Natur ein Ziel in uns erreicht. Aber da ist nun eine ganze Kategorie von Wesen, die Honigwespen, in denen sie fast dasselbe Ziel erreicht. Dies entscheidet nichts, wenn man will, aber die Tatsache nimmt doch einen Ehrenplatz ein in der Menge der kleinen Tatsachen, die zur Klärung unserer Lage auf Erden beitragen. Hier findet sich eine Parallelerscheinung für den unentzifferbarsten Teil unseres Wesens, eine Ablagerung von Schicksalen, die wir von einem höheren Standpunkt aus überschauen, als wir es für die Geschicke der Menschheit je vermöchten. Hier finden sich mit einem Worte die großen einfachen Linien, die wir in unserem eigenen, unverhältnismäßig größeren Wirkungskreis weder aufdecken noch bis zu Ende verfolgen können. Hier findet sich Geist und Materie, Art und Individuum, Entwicklung und Beharren, Vergangenheit und Zukunft, Leben und Tod auf einem Raum zusammengescharrt, den wir mit der Hand umspannen und mit einem Blick überschauen können. Und es drängt sich die Frage auf, hat die größere Ausdehnung unseres Körpers in Raum und Zeit wirklich so viel Einfluss auf die geheimen Pläne der Natur, die wir im Bienenstock mit seiner kurzen, nach Tagen zählenden Geschichte zu erforschen suchen, wie in unserer großen Menschheitsgeschichte, wo drei Geschlechter ein ganzes Jahrhundert ausfüllen. Ende von Abschnitt 7.